Etwas Schlimmes wird passieren. Sie wollen unseren Wald einnehmen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir verteidigen unseren Wald mit Tänzelchor. Das ist der Wald der Tänzelchor-Heads. Das ist der Wald der Tänzelchor-Heads. Wir verteidigen unseren Wald mit Tänzelchor. Wir verteidigen unseren Wald mit Tänzelchor. Etwas Schlimmes wird passieren. Sie wollen unseren Wald einnehmen. Etwas Schlimmes wird passieren. Sie wollen unseren Wald einnehmen.